Allah festigt diejenigen, die glauben, durch das beständige Wort, im diesseitigen Leben und im Jenseits. Doch Allah lässt die Ungerechten in die Irre gehen. Allah tut, was er will.